Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Auf dieser Baustelle werden Oberflächen abgekratzt, Löcher gebohrt und wieder gefüllt. Hier wird ein ganzer Berg entfernt und ersetzt. Dort wird versiegelt, abgeschliffen und das alte Material wieder auf Hochglanz gebracht. Wir sind im Mund. Auch wenn wir den Bohrer beim Zahnarzt vermeiden wollen. Auch wenn allein das Geräusch vielen Menschen Angst einjagt. Die wenigsten schaffen es, ein Leben lang ohne Zahnschmerzen und Reparaturen davonzukommen. Aber die Chancen steigen. Denn Wissenschaftler und Ärzte arbeiten an immer neuen Techniken und Therapien. Und wenn man es richtig anstellt, kann man selbst eine Menge dafür tun, dass die Baustelle Mund erst gar nicht entsteht. Er ist klein. Ich bin der Max und ich bin 6 Jahre alt. Ich bin Stefan und 40 Jahre alt. Und wir haben beide ein Ziel: gesunde Zähne bis zum Schluss. Ich putze am Tag 3-mal Zähne. Und ich nehme auch manchmal noch so Zahnseide-Dinger. Damit ist Max schon auf einem guten Weg. Aber was steht seinen Zähnen im Lauf seines Lebens noch bevor? Und was können Zahnärzte und Wissenschaftler tun, um ihm zu helfen? Start der Forschungsreise in die Mundhöhle. Wir schrumpfen auf die Größe eines Stecknadelkopfes und sehen uns um. Unser Mund ist ein Verschiebebahnhof. Zentnerweise werden hier Nahrungsmittel angeliefert, zerkaut und zur Verwertung weitergeschoben. Jedes Jahr essen wir zum Beispiel allein 70 Kilogramm Fleisch und weit über 30 Kilogramm Zucker. Schauen wir uns um, dann sehen wir weiße Berge auf blutrotem Grund, Zähne, die aus dem Zahnfleisch hervorwachsen. Sie erscheinen statisch, aber der Zahn ist ein lebendes Gebilde. Sagt Reinhard Hickel, Direktor der Klinik für Zahnerhaltung und Parodontologie der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und so lebendig sollten die Zähne auch bleiben, denn wir brauchen sie ein Leben lang. Zum Abbeißen, Zerkleinern und auch damit der Rest unseres Körpers gesund bleibt. Klettern wir auf einen der Berge, einen Backenzahn. Oben angekommen stehen wir auf dem härtesten Material, das unser Körper erzeugen kann, dem Zahnschmelz. Er besteht im Wesentlichen aus sogenanntem Hydroxylapatit. Und das wird ständig angegriffen, vor allem von Bakterien, Keimen. Wir wissen, dass mehr als 10.000 verschiedene Keime in der Mundhöhle sich befinden. Aber wir kennen weder den Namen noch, was die im Einzelnen machen. Aber von den Kernbakterien und Viren, da wissen wir durchaus Bescheid. Und da kennen wir eben einige, die verursachen viel Karies und andere verursachen zum Beispiel Parodontitis. Karies und Parodontitis, also Zahnfleischentzündung, sie sind nach wie vor die Hauptfeinde jedes Zahns. Der Kariesangriff erfolgt genau genommen nicht durch die Bakterien selbst, sondern durch ihre Hinterlassenschaften. Bakterien mögen vor allem Zucker, Süßigkeiten und Fruchtsäfte. Der Zucker nährt die Bakterien. Und danach scheiden sie Säuren aus. Die greifen den Zahnschmelz an, die oberste Schicht der weißen Berge. Aber durch Putzen kann man Karies und Baktus doch loswerden. Ich spüle die einfach raus. Das stimmt. Wer regelmäßig und vor allem gründlich putzt, Zahnzwischenräume reinigt, der ist geschützt. Und doch kann es sein, dass Kindern der Verfall wichtiger Zähne droht durch eine neue, rätselhafte Krankheit. Seit ein paar Jahren bemerken Zahnärzte vermehrt ein Phänomen bei Kindern, das sie sich nicht erklären können. Eltern kommen mit ihren Kindern zur Behandlung, weil die weiße oder gelbe Flecken auf den Zähnen haben. Fast jedes fünfte Kind in Deutschland ist davon betroffen. Grund ist der sogenannte Schmelzdefekt. Eine Krankheit, bei der vor allem die ersten bleibenden Backenzähne anfangen zu zerbröseln. Manche berichten auch von empfindlichen Zähnen, so wie die 7-jährige Samira, die mit ihrer Mutter an der Zahnklinik in München auf ihren Termin wartet. So hohl, also so kaltes Wasser, da muss ich ein paar Mal zusammenzucken. Zuerst habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, die hat die Zähne nicht richtig geputzt beim Durchbruch. Ich habe nicht richtig nachgeputzt, aber dann hat sich halt dann auch festgestellt durch die Ärzte, dass es halt diese MIH-Zähne sind und damit muss man klarkommen. MIH, das steht für molaren inzisive Hypomineralisation, auch Schmelzdefekt genannt. Und diese rätselhafte Krankheit hat nichts mit gut oder schlecht putzen zu tun. Oberarzt Jan Künisch sieht schnell, dass bei Samira nicht die normale Karies das Problem ist. Karies ist weitestgehend ausgeschlossen, aufgrund dessen, dass die nicht risikobehafteten Frontzähne mit betroffen sind und vor allen Dingen auch diese flächigen Opazitäten. Das spricht ganz klar für das Problem der MIH. Karies befällt gesunde Zähne. MIH dagegen entsteht schon, wenn die zweiten Zähne noch im Kiefer stecken. In dieser Zeit wird aus Mineralien wie Calcium der harte Zahnschmelz gebildet. Dann drängen die neuen mit der harten Deckschicht durchs Kiefer und schubsen nach und nach die Milchzähne raus. Bei Kindern mit MIH ist dieser Prozess gestört. Die Zähne kommen nicht hart, sondern mit weichen, brüchigen Stellen aus dem Kiefer. Das kann bis hin zum Verlust ganzer Zähne gehen. Wie die Krankheit aussieht, ist inzwischen bekannt. Woher sie kommt, weiß niemand. Untersuchungen an Zähnen aus dem Mittelalter zeigen, MIH gab es damals nicht. Die Krankheit ist also wahrscheinlich ein Neuzeitphänomen. Andere Ursachen werden momentan untersucht. Der Weichmacher Bisphenol A zum Beispiel kann die Schmelzbildung offenbar beeinflussen. Auch ein Gendefekt scheint denkbar. Reinhard Hickel. Wir haben eine große Studie gemacht und mehr als 10.000 Patienten eingeschlossen. Und hier konnten einzelne Zusammenhänge, zum Beispiel Mitgabe von Antibiotika, mit bestimmten Erkrankungen vermutet werden. Aber offensichtlich ist nicht nur ein einzelner Faktor dafür verantwortlich. Und die genauen Details sind immer noch nicht aufgedeckt bis heute. Und so bleiben die MIH-Zähne vorerst ein Rätsel und ein großes Thema bei den Kinderzahnärzten. Denn ist der Schmelz beschädigt, haben Kariesbakterien freie Bahn. Sie fressen mit ihren säurehaltigen Hinterlassenschaften zuerst kleine, dann immer größere Rillen und Defekte in den Schmelz. Deshalb ist es besonders wichtig, dass bei Kindern der Schmelzdefekt frühzeitig erkannt wird. Der Zahnarzt wird die geschädigten Stellen entfernen und in der Regel mit einer Kunststofffüllung versiegeln. Diese Behandlung zahlt die Krankenkasse. Folgebehandlungen im Erwachsenenalter müssen die Patienten allerdings selbst tragen. Auch wenn Max Glück hat und nicht unter dem Schmelzdefekt leidet, er muss essen. Und er isst, wie die meisten Kinder, gern Süßes. Ich mag am liebsten Schokolade und Lakritze. Eis. Gummibärchen mag ich nicht so gern. Manchmal mag ich auch Lollis. Alles Delikatessen, auch für die Kariesbakterien in seinem Mund. Sie warten nur auf den Zucker. Wenn jemand einen Tag lang mal seine Zähne nicht putzt, kriegt er noch keine Karies. Wolfgang Buchalla, Direktor der Klinik für Zahnerhaltung und Parodontologie der Universität Regensburg. Aber wenn er das viele Tage hintereinander macht oder über mehrere Wochen nicht gründlich genug macht, dann ist die Gefahr da, dass sich Karies entwickelt. Wenn wir essen, verändert sich das Milieu auf dem Zahn. Der pH-Wert sinkt für etwa eine halbe Stunde. Das heißt, es wird sauer. Danach steigt er wieder an. Das Ganze ist auch ein Gleichgewicht, wenn Mineralsalze herausgelöst durch die Säuren. Aber dann gibt es auch wieder Ruhephasen, in denen die Leute keine Nahrung zu sich nehmen. Und in dieser Zeit kommt es wieder zu einer Remineralisation, also einer Art Reparatur der Schmelz- oder Dentinoberfläche. Dieser Reparaturmechanismus funktioniert aber nur, wenn wir das saure Milieu nicht zu lange zulassen, sprich Pausen machen, mehrere Stunden ohne Essen, ohne Zuckergetränke. Gerät das Ganze aus dem Gleichgewicht, dann fühlen sich Kariesbakterien pudelwohl und sie kennen kein Pardon. Die Karies frisst sich durch den harten Zahnschmelz, darunter liegt das sogenannte Zahnbein oder Dentin. Die stabile, lebendige Schicht gibt dem Zahn die Form und schützt sein wertvolles Inneres, das lebende Gewebe, die Pulpa, im Sprachgebrauch auch Zahnnerv genannt. Wolfgang Buchalla zeigt einen Zahn, bei dem die Karies bereits bis ins Dentin vorgedrungen ist. Man könnte auch sagen, er hat ein großes Loch. Wir sehen, dass deine Karies sich ausgebreitet hat durch den Schmelz hindurch ins Dentin, also ins Zahnbein und Richtung Nervhöhle sich vorarbeitet. Und was man auch sieht, dass eben in diesem Zahnbein sich Bakterien ausgebreitet haben. Jeder Zahnarzt will diese Ausbreitung so schnell wie möglich stoppen. Dazu muss er die kariösen Stellen ausbohren und immer wieder mit einem spitzen Instrument tasten. Denn wo Karies ist, da ist das Dentin weicher. Sehen kann man die Bakterien ja nicht, aber ihr Einflussbereich muss zurückerobert werden. Sitzt man auf dem Zahnarztstuhl, wird es unangenehm. Das Team um Wolfgang Buchalla von der Universität Regensburg wollte einen Weg finden, um diese Tastmethode genauer zu machen. Die Idee war, bakteriell infizierte Bereiche, also Bereiche im Dentin, die massiv von Bakterien durchdrungen sind, sichtbar zu machen, sodass man sie sehen kann und nicht mehr quasi blind tasten muss. Die Wissenschaftler ertappen die Karies quasi auf frischer Tat. Denn sie erkennen, dass die Kariesbakterien nicht nur gefährliche Säuren hinterlassen, sondern auch noch einen anderen Stoff. Winzige, ringförmige Strukturen, die eine ganz besondere Eigenschaft haben. Sie leuchten, wenn man sie mit bestimmtem Licht bestrahlt. Man braucht ein starkes violettes Licht zur Anregung. Ich kann Ihnen mal so ein Gerät zeigen, das dafür konstruiert wurde. Es sieht aus wie ein langer, dünner Stift, nur vorne gebogen. Das ist im Prinzip eine LED ist da drin, die macht dieses violette Licht. Und da angebracht ist ein Filter und durch diesen Filter kann man dann den Zahn betrachten. Und man sieht klar und deutlich die Hinterlassenschaften der Kariesbakterien. Sie leuchten rot. Die unversehrten Bereiche glänzen grün. Wir haben zeigen können, dass diese rot fluoreszierenden Bereiche exakt die Bereiche sind, die sehr stark bakterieninfiziert sind. Dass es zufällig jetzt rot ist, ist natürlich ein sehr glücklicher Zufall. Und das heißt für den Zahnarzt, er hat mit dieser Methode eine Art Kariesampel zur Verfügung und weiß, rote Bereiche raus, grüne Bereiche schonen. Die Ampeltechnik steht sinnbildlich für einen Trend in der Zahnmedizin. Man will so viel gesundes Material wie möglich erhalten und die Zähne so lange wie möglich am Leben lassen. Kleinere Löcher kann man heute sogar ohne Bohren behandeln. Das ist gerade für Kinder interessant, mit der sogenannten Kariesinfiltration. Dabei werden, einfach ausgedrückt, die porösen Stellen im Zahn mit einem flüssigen Kunststoff aufgefüllt. Der wird so aufgebracht, dass sich die Poren vollsaugen. Reinhard Hickel. Wenn Sie einen Würfelzucker in eine Kaffeetasse halten, dann steigt der Kaffee nach oben in den Zucker auf und der Würfelzucker ist innerhalb von einer Sekunde braun und so ähnlich müssen Sie sich das im Zahnschmelz vorstellen. Die Kariesbehandlung ohne Bohrer wird bei kleineren Löchern heute schon angewandt. Wird das Loch allerdings zu groß, dann hilft nur der Bohrer und eine Versorgung mit Füllung oder gar Krone. Die Karies ist in Deutschland in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen, allerdings nur im Durchschnitt. Studien zeigen, etwa 10% der Kinder und Jugendlichen haben 2/3 der gesamten Karies. Die Zahngesundheit wird immer mehr zum sozialen Problem. Einfach ausgedrückt, wer aus bildungsfernen Schichten kommt, hat oft schlechtere Zähne. Max hat die Kindheit gut überstanden, ein typischer Jugendlicher. Wie andere Vorsorgeuntersuchungen verpasst er jetzt häufiger mal die Zahnarztvorsorge und auch das ein oder andere Mal putzen. Er konzentriert sich auf seine Freizeit. Und hier lauert die nächste Gefahr. Zahnärzte beobachten in den letzten Jahren einen enormen Anstieg an Unfällen, bei denen Zähne abbrechen oder ganz ausgeschlagen werden. Die Beliebtheit von Skateboards, kleinen Rollern und Rollerblades hinterlassen Spuren im Mund. Wenn es passiert, ist aber nicht alles verloren, sagt Reinhard Hickel von der Zahnklinik der LMU in München. Man muss aber wissen, wie man mit dem ausgeschlagenen Zahn richtig umgeht. Wenn er komplett ist, empfehlen wir, entweder den Zahn in das Zahnfach wieder zurückzustecken, wenn das möglich ist. Oder wenn die Patienten alt genug sind, können sie den Zahn auch in die Seitentasche der Backe legen. Am schlimmsten ist es, wenn der ausgeschlagene Zahn trockengelegt wird. Zum Beispiel in ein Taschentuch eingewickelt. Weil auf der Zahnwurzel Zellen sind und diese Zellen sterben ab. Und wenn die Zellen abgestorben sind und wir replantieren den Zahn, erkennt der Körper das als Fremdkörper und löst diese Zahn innerhalb von wenigen Jahren auf. Leben diese Zellen, dann wächst er wieder ein. Man sollte den ausgeschlagenen Zahn am besten einfach gleich im Mund zum Zahnarzt bringen oder in einem Glas Milch oder Wasser mit einem Esslöffel Salz. Normales Leitungswasser zerstört die wichtigen Zellen, die den Zahn im Kiefer halten. Wenn der Zahn gebrochen ist, empfehlen wir auch, solche Teile mitzubringen. Die können wir heute auch wieder ankleben. Das heißt, wir versuchen, den Zahn wieder so herzustellen, wie er vorher war. Die Kleber haben sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt. Inzwischen können Zahnärzte beim Rekonstruieren sogar zwischen speziellen Klebern für Milchzähne, Zähne von Erwachsenen oder von alten Patienten auswählen. Denn je nach Altersgruppe unterscheidet sich das Zahnmaterial. Und die Kleber sind daran angepasst. Ein weiteres Problem wird Max in seiner Jugend wahrscheinlich nicht haben, aber seine Freundinnen. Denn gerade junge Mädchen achten oft auf gesunde und kalorienarme Ernährung. Zum Frühstück Obst und Orangensaft, wenig Kalorien. Am Vormittag ein Apfel und wieder Fruchtsaft. Ist gesund, hat doch viele Vitamine. Genau wie der Salat zum Mittagessen. Gleich danach Zähne putzen, klar, die müssen ja strahlen. Am Nachmittag dann, neben Wasser mit einem Schuss Zitrone, wieder Früchte. Und abends am besten nochmal einen Salat. Das macht insgesamt wenig Kohlenhydrate und eine gute Figur. Aber es macht leider auch noch etwas anderes, die Zähne kaputt. Denn in all den Früchten, Säften und Salatdressings ist Säure. Die greift den Zahnschmelz massiv an. Und das dauernde Putzen schrubbt die wertvolle Oberfläche Schicht für Schicht ab. Nicht bei einmal oder zweimal, aber auf Dauer kann das zum Totalverlust des Schmelzes führen. Und dann ist es dahin mit dem strahlenden Statussymbol gesunde, schöne Zähne. Besser wäre es, 3 ordentliche Mahlzeiten am Tag zu essen und danach Zähne zu putzen. So wenig Säure wie möglich und wenn, dann danach mit Wasser ausspülen oder länger warten, damit sich der Zahn erholen kann. Weiter unterwegs im Mund, von Zahn zu Zahn. Schauen wir in diesem Maßstab in den Zahnzwischenräumen, dann sehen wir nichts. Aber irgendwie ist es glitschig. Man braucht schon ein Mikroskop, um die Schicht zu erkennen, die in den letzten Jahren immer stärker das Interesse der Wissenschaftler weckt, den sogenannten Biofilm. Eine hauchdünne Schicht aus tausenden verschiedener Bakterien. Der Biofilm entsteht ganz natürlich, wenn wir essen. Es ist ein Lebensraum für die verschiedensten Arten von Bakterien, die da zusammenleben, die zum Teil sich positiv beeinflussen, die sich zum Teil auch bekämpfen, immer auch in Abhängigkeit der Umgebung, also der Nahrungszufuhr zum Beispiel. Der Biofilm ist wie ein Fingerabdruck, bei jedem Menschen höchst individuell. Wird auf dem Verschiebebahnhof Mund viel Zucker- und kohlehydrathaltige Nahrung umgeschlagen, dann geht es vor allem den Bakterien gut, die den Zucker verstoffwechseln. Die Folge ist eine Abwärtsspirale. Das Milieu im Biofilm wird saurer und begünstigt weitere Bakterien und die erzeugen weitere Säuren. Wolfgang Buchhaller. Andererseits kann man das auch positiv beeinflussen, also indem man sich entsprechend ernährt, nicht komplett unbedingt auf Zucker verzichten müsste, das ist noch nicht mal nötig, aber sagen wir mal, die Zufuhr von Zucker einschränkt in der Häufigkeit. Dann kommt es deutlich zu einer Verschiebung der Bakterienzusammensetzung hin zu einem Milieu, wo dann eben nicht mehr so schnell, nicht mehr so häufig Säuren produziert werden. Das heißt also für die Tafel Schokolade aufessen und zwar ganz. Dann Zähne putzen und fertig. Und nicht mal hier ein Stückchen, mal ein Rippchen über den Tag verteilt. Auch eine andere Volkskrankheit, die chronische Zahnfleischentzündung Parodontitis, wird maßgeblich vom Biofilm beeinflusst. Wenn der Biofilm längere Zeit liegen bleibt, kann es dazu kommen, dass auch Knochen abgebaut wird, dass es dann Knochentaschen sind es eigentlich gibt, also Zahnfleischtaschen entlang der Wurzeloberfläche in die Tiefe. Und dann entsteht da natürlich eine ganz besondere Nische, in die der Biofilm hinterher wächst und in der dieser Biofilm dann besonders gut geschützt ist. Wieder eine Abwärtsspirale. Zahnfleischentzündung, Rückgang des Zahnfleisches, freiliegende Zahnhälse, bester Angriffspunkt für die besonders schwer zu entfernende Wurzelkaries. Gerade chronische Entzündungen betreffen aber nicht nur den Mund, sondern den ganzen Körper. Denn an jedem Zahn hängt ein ganzer Mensch und ein ständiger Entzündungsherd beeinflusst maßgeblich unsere Gesundheit. Die Folge können Muskel- und Gelenkprobleme sein. In den letzten Jahren zeigen mehr und mehr Studien Zusammenhänge zwischen Biofilm und Ablagerungen in den Blutgefäßen. Teilweise sorgen die gleichen Bakterienarten im Mund für Entzündungen und in den Blutbahnen für Gefahr. Patienten mit chronischen Zahnfleischentzündungen haben häufiger Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Arteriosklerose. Im Detail, ob das eine Ursache ist, dass das eine das andere bedingt, ist noch nicht in jedem Fall geklärt. Vielleicht gibt es auch eine dritte Ursache, die ursächlich für beides gleichzeitig ist. Aber es gibt da eindeutig einen Zusammenhang. Auf der Jagd nach dem neuen Zahn. Kann man Zähne züchten? Irgendwann trifft es Max, mich und die meisten von uns. Irgendwann im Leben verlieren wir einen Zahn. Durch einen Unfall, durch Abnutzung oder einfach, weil der Zahn unheilbar krank ist. Heute werden die Zähne ersetzt durch Brücken oder Implantate, also kleine Metallschrauben, die ins Kiefer gedreht werden und auf denen später ein künstlicher Zahn montiert wird. Die Techniken werden im Detail weiterentwickelt, sind aber etabliert. Es kommt einfach auf den Geldbeutel an, wie man den Zahn ersetzt. Ein Implantat kann schnell einmal 3.000 Euro und mehr kosten, die Krankenkasse erstattet das nicht. Da wäre es doch reizvoll, wenn man Zähne nachwachsen lassen könnte, wie beim Haifisch. Der hat viele hundert Zähne, angeordnet in mehreren Reihen. Fällt ein Zahn aus, wird er innerhalb von Tagen von einem neuen ersetzt. Nun sind wir keine Haie, aber Wissenschaftler arbeiten daran, Zähne nachwachsen zu lassen. Paul Sharp zum Beispiel ist Professor für Biologie am King's College in London und hat folgende Vision. Ein Patient kommt in die Klinik. Man entnimmt ihn ein paar Zellen von einem Zahn oder aus dem Zahnfleisch. Die Zellen kommen dann ins Labor. Dort werden sie vermehrt, wachsen heran. Dann wird der Zellhaufen beim Zahnarzt in den Mund transplantiert. Und dann muss man eigentlich nur noch warten. Noch ist es reine Zukunftsmusik. Aber im Labor und im Tierversuch gibt es bereits erste Erfolge. Es ist gelungen, Mäusen neue Zähne wachsen zu lassen. Das Hauptproblem, das geht nur, wenn man als Ausgangsmaterial embryonale Stammzellen hat. Bei Mäusen kann man damit Versuche machen. Die Forschung an menschlichen, neuen embryonalen Stammzellen ist in Deutschland verboten und ethisch hoch umstritten. Aber es gibt auch im erwachsenen Körper noch Stammzellen, die theoretisch das Potenzial haben, zu verschiedensten Zelltypen zu werden. Mit denen aber funktioniert die Zucht nicht. Paul Sharp. Wir müssen also herausfinden, was den Erwachsenen, den adulten Stammzellen fehlt, damit wir die letztlich auch dazu bringen können, das Zahnwachstum zu starten. Denn wenn der Prozess einmal läuft, dann wächst der Zahn auch weiter. Wir müssen ihn nur starten. Bei der Maus dauert es ungefähr 6 Wochen, bis der gezüchtete Zahn durchbricht. Beim Menschen entspricht das etwa 3 bis 4 Monaten. Ein Implantat zu setzen, dauert mindestens ebenso lang. Ob wir uns allerdings jemals einen neuen Zahn wachsen lassen können, viele bezweifeln das. Auch Reinhard Hickel von der Zahnklinik der LMU München. Es ist schon interessant für die Grundlagenforschung und ich sage Ihnen klipp und klar, meiner Einschätzung nach wird es im nächsten Jahrzehnt immer noch ein Problem sein, so einen Zahn zu züchten. Die Reise durch die Mundhöhle geht zu Ende. Am Schluss steht die Erkenntnis, dass wir selbst sehr viel tun können, um unsere Zähne und damit unseren ganzen Körper gesund zu halten. Es ist heute theoretisch möglich, vollkommen gesunde Zähne bis ins hohe Alter zu haben. Es mag manchmal aufwendig erscheinen, 3-mal am Tag Zähne zu putzen, zusätzlich mit Zahnseide die Zwischenräume zu säubern und regelmäßig zur Prophylaxe zu gehen. Aber wenn man das vergleicht mit der Zeit, die für Füllungen, Kronen oder gar Implantate nötig ist, mit den Schmerzen, die eine Parodontitis-Behandlung mit sich bringt und vor allem mit den Kosten, von denen wir einen immer größeren Anteil selbst zahlen müssen, dann ist der tägliche Aufwand eigentlich gering.